Dankeschön. Tschüss. So, das war's für heute. Vielleicht sehen wir uns wieder im HGT am 24. oder am 1. in Tarfost im Festzelt. Ansonsten, der Betrieb geht da unten in der Disco weiter und da hinten gibt es immer noch unsere Aufkleber und Buttons und so weiter zu kaufen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.